Das Gehäuse der Hörigkeit. Soziologische Kritik, Kritik der Soziologie. Es folgt ein Vortrag von Sarah Speck, gehalten im Jänner 2016 an der Universität in Wien. Unter dem Titel Liebe, Autonomie und Arbeitsteilung spricht sie über die politische Ökonomie der Paarbeziehung. Ja, herzlich willkommen zum Vortrag Liebe, Autonomie und Arbeitsteilung. Wir freuen uns sehr, dass noch so viele Leute den Weg auch hier in den Hörsaal D gefunden haben, auch wenn er als alter Pathologie-Hörsaal natürlich nicht ganz so gemütlich ist. In dem Ambiente hier soll es heute darum gehen, den Zusammenhang von Geschlecht und Ökonomie zu sezieren. Sarah Speck hat das anhand der alltäglichen Aushandlungsprozesse von heterosexuellen Paaren gemacht in einer Studie. Darum haben wir sie eingeladen und freuen uns sehr, dass du hier bist heute. Weil auch viele Gesichter da sind, die ich bisher noch nicht kenne, vielleicht noch einmal zu der Reihe in deren Rahmen der Vortrag heute stattfindet. Die heißt Das Gehäuse der Hörigkeit und ist eine Initiative von verschiedenen Soziologie-Studis. Die gibt es jetzt seit gut einem Jahr und darin soll es darum gehen, einmal so eine Art kritische Selbstreflexion der Soziologie und ihrer Geschichte zu leisten und halt auch in der Wissenschaft von der Gesellschaft an ziemlich verschüttete Traditionen und Ansätze kritischer Gesellschaftstheorie zu erinnern und die wieder ein bisschen präsenter zu machen. Genau. So viel zu uns. Sarah Speck ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialforschung in Frankfurt und auch schon länger in verschiedenen feministischen Umfeldern unterwegs, umtriebig. Zum Beispiel könnten manche von euch kennen, habe ich mir gedacht, dieses Buch von Silvia Federici, auch schon aus der Küche. Da ist sie zum Beispiel in dem HerausgeberInnen-Kollektiv Kitchen Politics am Start unter anderem. Genau, so viel mal von mir und ich übergebe an dich. Vielen Dank für die nette Einladung. Noch zwei, drei Vorbemerkungen. Kitchen Politics hat gerade ein neues Buch herausgegeben, das den Titel trägt, sie nennen es Leben, wir nennen es Arbeit. Biotechnologie, Reproduktion und Familie im 21. Jahrhundert. Und das hat unter anderem Susanne Schulz mit produziert, beschrieben. Ich lege es euch ein, hier ans Herzen, wenn ihr euch mit einem anderen Bereich von Reproduktion beschäftigen wollt, nämlich Biotechnologie. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich muss vorweg sagen, dass ich gesundheitlich sehr angeschlagen bin und ich hoffe, dass ich das gut jetzt über die Bühne bringe. Bin ich laut genug, wäre die erste Frage. Kann man mich gut hören? Okay, wenn nicht, irgendwelche Signale senden. Genau, also ich hoffe, dass ich das ohne große Unterbrechungen hinbekommen kann. Und ich würde danach, bevor wir dann die Fragen auch gerne kurz Pause machen. Genau, der Vortrag heute trägt den Titel Liebe, Autonomie und Arbeitsteilung zur politischen Ökonomie der Paarbeziehung. Und dieser Titel kokettiert natürlich, das werdet ihr, ich sag mal ihr, hoffe, das ist in Ordnung, der Titel kokettiert mit dem Untertitel des Marxischen Kapitals. Diese Anspielung hat dabei zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist, dass ich deutlich machen möchte, dass ich Paarbeziehungen als ökonomische Zusammenhänge begreife, also auch zumindest, und vor allem dann, wenn gemeinsam gehaushaltet wird. Und ich betone das, weil das dem Selbstverständnis der meisten Paare widerspricht, die heutzutage meinen, dass dem neuen Geschlechtervertrag gemäß jeder eigentlich für sich sorgt, vor allem, und man sich gerade nicht auf einer gemeinsamen ökonomischen Basis bewegen würde. Mir geht es also, und das meint die politische Ökonomie im Titel, um die Offenlegung gegenwärtiger Funktionsweisen von Paarbeziehungen. Und zweitens, das ist die zweite Dimension der Anspielung auf das marxische Kapital, geht es um Verschleierungsprozesse, das heißt Verschleierungsprozesse, die eine unmittelbare Erkenntnis der Gesetze dieser Ökonomie verstellen und das heißt auch um einen ideologiekritischen Blick. Ich reihe mich damit ein, das war ja schon in der Ankündigung so gesagt, also in einer Einführung in die Debatte um den Zusammenhang von Kapitalismus und Geschlecht oder Ökonomie und Geschlecht, der gerade und seit einigen Jahren bereits wieder verstärkt geführt wird. Das finde ich, begrüße ich sehr, also sowohl in der Soziologie, kann man sagen, auch in der Debatte um Care, in der Geschlechterforschung als auch in der Linken. Ich teile dabei auch die Grundannahme, dass beides nicht ohne einander zu verstehen ist. Also das heißt, die ökonomische Verfasstheit unserer Gesellschaft nicht ohne ihre Geschlechterverhältnisse und umgekehrt. Ich möchte allerdings zwei Aspekte in diese Debatte heute einbringen, die meines Erachtens oft unterbelichtet sind. Zum einen glaube ich, dass die Mikropolitiken des Alltags zentral sind, dass man die sehr viel ernster nehmen muss, wie auch die stillen Übereinkünfte zwischen den Geschlechtern. Mir scheint es wichtig, ganz im Sinne einer verstehenden Sozialwissenschaft die Ebene der Subjekte und ihr Handeln anzuschauen. Das heißt, was tun sie, warum tun sie das, was sie tun? Und zum anderen, das ist der zweite Aspekt, der mir wichtig erscheint in der Debatte um Ökonomie und Geschlecht, gründet die Stabilität von Geschlechterverhältnissen in der Reproduktion von Klassenverhältnissen und diese wiederum steht im Zusammenhang mit gesamtgesellschaftlichen ökonomischen Prozessen. Der Vortrag basiert auf Ergebnissen einer Studie, die ich an der TU Darmstadt gemeinsam mit Cornelia Koppitsch und Alice Jocke durchgeführt habe und die Ergebnisse sind auch gerade in einem Buch erschienen, das gerade in der Edition Wiedekamp erschienen ist. Und ich habe es leider nicht mit, aber es ist ähnlich gelb wie der Flyer. Und ja, genau, das kann ja auch noch sagen, was das heißt, aber egal. Also, man findet es leicht. Im Rahmen der Studie, die wir durchgeführt haben, haben wir heterosexuelle Paare untersucht, in denen der Mann atypisch, also prekär beschäftigt oder erwerbslos ist und die Frau das Haupteinkommen bezieht. Ausgangspunkt war die Frage, welche Auswirkungen der Wandel der Erwerbsgesellschaft auf Geschlechterverhältnisse hat, also was passiert, wenn die Erwerbsrolle als zentrale Säule hegemonialer industriegesellschaftlicher Männlichkeit wegfällt, also das heißt, wenn Männer ihre Ernährerrolle nicht mehr einnehmen können. Wie gehen die Paare damit um? Kommt es zu einer Neuverteilung von Aufgaben und was passiert im Macht- und Geschlechterverhältnis? Also das war die Frage. Jetzt könnt ihr euch denken, die kritische Geschlechterforscherin ist natürlich erstmal skeptisch, denn wir wissen aus vielen Ergebnissen von zig Studien, dass sich zwar eine Menge verändert hat, also etwa in der Frage der Erwerbstätigkeit von Frauen, dass Geschlechterverhältnisse aber andererseits eine ziemlich starre Angelegenheit sind. Und damit meine ich sowohl Männlichkeits- und Weiblichkeitsvorstellungen, also die Ebene symbolischer kultureller Ordnung, als auch etwa geschlechtliche Arbeitsteilung und Segregation, also etwa die Beharrungskraft männlich dominierter Strukturen in Beruf und Öffentlichkeit. Und das hängt natürlich alles miteinander zusammen. So, wenn man jetzt also eine gewisse Skepsis hegt, dann rät diese Skepsis auch auf, zu einem gründlicheren, genaueren Blick auf die Praxis von Paaren. Mit anderen Worten, man darf dem, was Paare sagen, nicht einfach Glauben schenken. Paare machen typischerweise etwas anderes, was sie behaupten, was sie machen würden oder von sich selbst meinen, was sie machen würden. Und ihre Praxis offenbart einen anderen, latenten Sinn. Das heißt, die Aufgabe einer kritischen Geschlechterforschung ist es, mehr herauszufinden, als das, was die Akteure oder Subjekte in ihrem Alltagshandeln so meinen zu wissen. So. Die Vermutung ist also, dass wir es insgesamt mit einer Modernisierung von Geschlechterverhältnissen zu tun haben, für die es auch bestimmte Gründe gibt, dass es aber andererseits eben auch eine Fortschreibung von Geschlechterverhältnissen gibt und das liegt, so werde ich eben heute argumentieren, erstens an latenten Männlichkeits- und Weiblichkeitsnormen, zweitens im gegenwärtigen Idealen respektive Ideologien und zwar der Vorstellung von Geschlechteridentität selbst und drittens in der Reproduktion von Klassenverhältnissen. Der Vortrag hat drei Teile, ich sage noch kurz was zum Hintergrund der Studie, dann gehe ich auf die Ergebnisse ein und im dritten werde ich nochmal eine Rückführung auf gesamtgesellschaftliche Prozesse und die Reproduktion von Klassenverhältnissen vornehmen und auch nochmal die politische Frage aufwerfen, was dann zu tun sei. Und ich werde sowas wie 50 Minuten sprechen. Zum Hintergrund zunächst nochmal, warum soll man sich überhaupt für Paare interessieren, in denen die Frau das Haupteinkommen bezieht? Das ist zum einen ganz, ganz banal, weil deren Zahl zunimmt. Das hat verschiedene Gründe. Es liegt auch an Bildungserfolgen von Frauen zunehmend, aber vor allem liegt das an dem sogenannten Wandel der Erwerbswelt dazu gehören, die Senkung des Lohnniveaus seit den 1960er Jahren, die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses, Abbau sozialstaatlicher Leistungen etc. All diese Prozesse können als Form kapitalistischer Krisenbewältigung verstanden werden und sie haben zur Erosion des Ernährermodells geführt. Und das bildet sich dann auch statistisch entsprechend ab. Das bedeutet, dass die Prekarisierung der Arbeitswelt inzwischen auch ihr Zentrum erreicht hat, das heißt den weißen männlichen Arbeitern bzw. Angestellten der sogenannten Mittelschicht. Zugenommen haben Zweiverdienerhaushalte, aber eben auch dann eben der Anteil der Paare oder Familien, in denen eben die Frau das Haupt- oder das alleinige Einkommen bezieht. Ein dritter Grund, ein weiterer Grund für diese zunehmende Konstellation von Familienernährerinnenhaushalten ist, der Ausbau des Dienstleistungssektors, in dem überproportional Frauen beschäftigt sind. Das heißt, im gleichen Maße, in dem klassische Männerberufe etwa in Industrien, Fachhandwerk abgebaut und privatisiert wurden, ist ein Anstieg an Dienstleistungsberufen festzustellen. Genau. Und das werdet ihr wissen, Dienstleistungsberufe sind typischerweise sehr schlecht entlohnt und deshalb sind Familien, Ernährerinnen, Haushalte auch finanziell schlechter aufgestellt. In dieser Studie haben wir also solche heterosexuelle Paare befragt und dabei haben wir systematisch unterschiedliche soziale Lagen mit einbezogen. Und zwar ausgehend von der Annahme zum einen, dass Prekarität nicht in allen Klassenlagen das Gleiche bedeutet, das heißt also zum Beispiel ermöglicht eine bestimmte Kapitalausstattung durch die Herkunftsfamilie etwa einen anderen Umgang mit Erwerbsunsicherheit, also wenn die Eltern viel Geld haben oder sozusagen auch bestimmtes kulturelles Kapital da ist. Und für bestimmte Sozialmilieus ist es gar nicht, also ist zum Beispiel so etwas wie Projektarbeit nicht nur selbstverständlich, sondern auch gewünscht, also wenn man etwa an Regisseure denkt oder so, also sozusagen künstlerische Berufe. Genau, also das ist der eine Grund, warum wir soziale Lagen einbezogen haben, also dass der Umgang mit Prekarität sich unterscheidet. Und der andere Grund ist, dass wir theoretisch von einem Zusammenhang von Klasse und Geschlecht ausgehen. Oder wir sagen vor allem Milieu- und Geschlechterkonstellation. Wir verwenden dabei einen Milieubegriff, in dem die ökonomische Lage als zentrales Kriterium gilt, jedoch eben auch Fragen der Distinktion durch Lebensstile und Wertorientierung eine Rolle spielen. Und das Geschlechterverhältnis ist dabei eine Art linken Konzept. Das heißt, die Leitbilder und die Vorstellungen von Geschlecht unterscheiden sich und sind konstitutiv für die jeweiligen Milieus. Und sie bestimmen etwa auch, auf welche Art und Weise die Sphären des Beruflichen und Privaten miteinander verzahnt sind. Ich beziehe mich hier auf den Ansatz, die Illusion der Emanzipation von Cornelia Kopsch und Günter Burkhardt, den wir im Rahmen der Studie weiterentwickelt haben. So, das heißt, noch in einem Satz zusammengefasst, es gibt kein vor- oder unabhängig von der Klassendifferenzierung bestimmbares Verhältnis von Macht und Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Was das genau heißt, wird, glaube ich, jetzt nochmal deutlicher werden. Wir haben also unsere InterviewpartnerInnen aus drei unterschiedlichen Milieus rekrutiert, aus dem traditionellen Arbeitermilieu der männlichen Fachhandwerks- und Facharbeits- und Handwerksberufe, wo die Frauen typischerweise eben in einfachen Dienstleistungsberufen tätig sind. Zweitens aus dem Milieu der mittleren Angestellten, vielfach Beamte und sozial- und pädagogische Berufe. Und dieses zweite Milieu nennen wir aufgrund der zentralen Wertorientierung vor allem das feministische Milieu. Und drittens aus dem sogenannten individualisierten Milieu, und das meint vor allem Kreativ- und Selbstverwirklichungsberufe, also das heißt, es ist ein akademisches Milieu, typischerweise sind, also alle möglichen Selbstverwirklichungsberufe sind dort vertreten, aber eben auch viel Künstler, alternative Handwerker, Journalisten, Geisteswissenschaftler, Sozialwissenschaftler etc. Die Paare haben wir zunächst getrennt und dann gemeinsam befragt und ich kann auch gerne noch mehr zum methodischen Vorgehen sagen, vielleicht für diejenigen, die Soziologie studieren, hier das Verfahren war orientiert an der objektiven Hermeneutik. Und noch eine zweite Bemerkung vorweg, um die tatsächliche Praxis zu erfahren, also oder zu erfassen, also das, was sozusagen unterhalb des Gesagten passiert, war ein zentraler Bereich, die Erfassung der Arbeitsteilung im Haushalt und der Umgang mit Geld, und beide Bereiche erwiesen sich dann auch als Indikatoren für die Wirksamkeit latenter Normen. Okay, also soviel zu den Vorbemerkungen. Ich bin immer noch laut genug, hoffe ich. Jetzt also auch in die Empirie und zur Frage, was passiert in solchen Paaren? Was geschieht, wenn der Ernährerstatus wegbricht? Kommt es, bilden diese Paare dann sozusagen die Avantgarde der Gesellschaft und kommt es zu einer Aushandlung neuer partnerschaftlicher Arrangements? Oder größer gefragt, führt der Wandel der Arbeitswelt zu einem quasi materiell erzwungenen Wandel der Geschlechterverhältnisse? Ich möchte euch zunächst drei Fallgeschichten vorstellen, die das Ganze etwas konkreter machen. Das erste Fallbeispiel sind die Kindels. Andrea Kindel ist Erzieherin, sie verdient 1650 Euro netto. Ihr Mann Ralf ist in seinem erlernten Beruf als Drucker erwerbslos geworden und befindet sich gegenwärtig in einer Umschulung zum IT-Spezialisten. Dass sie während der Arbeitslosigkeit ihres Mannes das gemeinsame Leben finanziert hat, empfindet Andrea Kindl als unproblematisch. Sie kritisiert nur, dass er gelegentlich, Zitat, seinen Arsch nicht gekriegen hat, was sie damit meint, dass sie sich nicht beworben habe. Sie wünscht sich, dass ihr Mann, ich mache jetzt immer so, um nicht immer Zitat zu sagen, also sie wünscht sich, dass ihr Mann bald wieder was Sicheres hat. Als belastend erlebt sie die Situation vor allem, weil die weitere Planung an ihm hänge, denn sie könne, Zitat, erst ein Kind haben, wenn ihr Mann einen Job hat. Bei Andrea und Ralf ist es folglich nicht vorgesehen, dass die Frau den Mann mit aushält. Im Gegenteil ist es ganz klar, dass Andrea wieder Teilzeit arbeiten wird, sobald sie ein Kind hat. Das heißt, das geteilte Leitbild der beiden ist das der männlichen Ernährer-Ehe. Anders gestaltet sich die Situation bei dem zweiten Paar, das ich euch vorstellen möchte, das sind Hans und Christina Gärtner. Nachdem Hans, der gelernte Anlagenmechaniker ist, plötzlich arbeitslos wurde und absehbar war, dass er wahrscheinlich keine Stelle mehr finden würde, wechselt das Paar kurzerhand die Rollen. Das heißt, Christina sattelt in ihrer Behörde auf eine Vollzeitstelle um, sie wird Alleinverdienerin und Hans kümmert sich dann in erster Linie um Haushalt und Kinder und nebenbei übt er Ehrenämter in Kirche und Schule aus. Seine baldige Rückkehr in das Erwerbsleben wird weder von Hans noch von Christina angestrebt. Und bei dem Paar ist es anders als bei Andrea Kindl, dem ersten Paar. Andrea Kindl behält sich bei finanziellen Ausgaben vor, das letzte Wort zu haben, weil sie das Geld ja auch verdiene, wie sie sagt. Gärtners hingegen betonen, dass sie gemeinsam über Anschaffungen entscheiden. Das heißt, beide haben Zugriff auf ein gemeinsames Konto und das Leitbild der Gärtners ist, dass der Familie als arbeitsteilige Gemeinschaft auf Basis unbedingter Solidarität und das spiegelt sich dann eben auch in dem geteilten Konto. Okay, also jetzt habe ich euch zwei Paare vorgestellt. Es gibt ein drittes Paar, das sind Frank und Lisa. Und für Frank und Lisa käme das alles ganz sicher überhaupt nicht in Frage. Frank und Lisa sind beide Mitte 30. Sie haben ein knapp einjähriges Kind, mit dem sie in einer Berliner Altbauwohnung leben. Lisa ist selbstständige Architektin. Frank hat das Gleiche studiert, fertigt aber freiberuflich in einer kleinen Werkstatt Schilder an, so künstlerische Schilder. Ihr Beziehungsleitbild ist das der Gleichheit. Beide sollen arbeiten und ihr Ding machen, dass einer zu Hause bliebe, käme überhaupt nicht in Frage. Die Devise dieses Paars ist 50-50. Und zwar sowohl bei den Finanzen, das heißt auch wenn Frank mit seiner handwerklich kreativen Arbeit sehr viel weniger verdient, soll er trotzdem die Hälfte der Kosten übernehmen. Und 50-50 gilt dann eben auch bei der Haus- und Erziehungsarbeit. Faktisch führt diese Vereinbarung allerdings dazu, dass Lisas Belastung deutlich höher ist. Die ersten Monate, nachdem das Kind geboren war, hat sie gestillt und gleichzeitig von zu Hause aus einige Projekte weitergeführt, da ihr Einkommen das sicherere ist und sie nicht aus dem Job rausfallen wollte. Auch heute noch arbeitet sie an den Tagen, also an den Hälften der Werktage, an denen sie beim Kind bleibt, von zu Hause aus. Dadurch ist sie mehr oder minder Vollzeit erwerbstätig und versucht zugleich, ihren Anteil der Sorgearbeit zu übernehmen. Frank hat im Prinzip sehr viel mehr Zeit zur Verfügung, da er nur sehr unregelmäßig Aufträge hat, aber auch er ist die Hälfte der Werktage in seiner Werkstatt und frickelt. Das Paar erachtet dieses Arrangement als fair, sowohl hinsichtlich des finanziellen Beitrags als auch, also das heißt 50-50 in Sachen Kosten, als auch hinsichtlich der Arbeitsteilung im Haushalt. Auf die Frage, ob sie es gerecht fände, wenn Frank mehr Hausarbeit übernehme, da sie mehr verdiene, antwortet Lisa vehement, das habe damit überhaupt nichts zu tun und dafür gebe es im Notfall immer noch das Prinzip Putzfrau. Wir sehen hier also bei diesen drei Paaren drei ganz unterschiedliche Arten des Umgangs mit der prekären Erwerbssituation des Mannes. Und das ist nicht zufällig so, vielmehr zeigt sich, würde ich argumentieren, in den Fallgeschichten eben sehr gut der Zusammenhang von Klasse und Geschlecht. Im traditionellen Arbeitermilieu finden wir auf der Ebene der Leitbilder, also eine starke Orientierung weiterhin am Ernährermodell. Und aus diesem Grund geraten Paare in diesem Milieu mit Erwerbsunsicherheit des Mannes dann auch typischerweise in eine Krise. Im Sinne der Orientierung an der Normalbiografie und der Respektabilität im sozialen Umfeld soll dann die richtige Ordnung möglichst schnell wiederhergestellt werden. Also das heißt, und darüber wachen auch die Familie und die Nachbarn und die sozialen Netzwerke. Typischerweise wird dann der Weg der Umschulung gewählt, das heißt ein neuer Beruf. Und das ist auch typisch, typischerweise übernimmt die Frau dann die führende Rolle, das heißt, sie tritt ihren Mann in den Arsch. Das sage ich deshalb, weil es tatsächlich auch so eine solche drastische Formulierung relativ häufig im Material waren. Das heißt, sie fordert ihren Mann auf, sich nach Arbeit umzusehen. Und da sie jetzt auch eben neben der Führung des Haushalts auch das gemeinsame Leben finanziert, trifft sie dann auch die zentralen anfallenden finanziellen Entscheidungen. Dass der Mann mehr Hausarbeit übernimmt, kommt allerdings überhaupt nicht in Frage und so etwas wie ein Rollentausch schon gar nicht. Im familistischen Milieu, im zweiten Milieu, dem sozialstrukturell typischerweise mittlere Angestellte und Beamte sowie häufig Menschen mit Sozialberufen und christlicher Wertorientierung zuzuordnen sind und eben auch das Paar Gärtner, das ich vorgestellt habe, also in diesem familistischen Milieu finden wir tatsächlich so etwas wie alternative Männlichkeitskonstruktion jenseits von Erwerb. Das ist deshalb bemerkenswert, weil dies eigentlich ein wertkonservatives Milieu ist. Wertkonservativ meint, hier steht die normative Orientierung an Familie und Gemeinschaft im Vordergrund und eben diese normative Orientierung leitet dann auch den Umgang mit der Erwerbslosigkeit. Nur in diesem Milieu haben wir Paare gefunden, die tatsächlich einen Rollentausch praktizieren. Das heißt Hausmänner, die tatsächlich einen Großteil der Haus- und Sorgearbeit übernehmen und sich auch als solche bezeichnen. Der Grund dafür ist das geteilte Leitbild der familialen Solidarität. Den Alltag am Laufen zu halten, die Kinder zu versorgen und so weiter. Kinder sind eine Selbstverständlichkeit in diesem Milieu. Und gemeinsame Zeit in der Familie zu verbringen, haben hier einen gleichen, wenn nicht gar sogar höheren Wert als die berufliche Sphäre und die Erwerbsarbeit. Und Erwerb und Hausarbeit gelten beide gleichermaßen als Beitrag zum Gemeinsamen. Und das drückt sich dann eben auch im Zusammenwerfen des Geldes aus, durch das dann auch die finanzielle Prekarität abgefedert wird. Während berufliche Selbstverwirklichung im individualisierten Milieu der Akademiker derart zentral ist, dass man noch so schlecht bezahlte Kreativprojekte, Lehraufträge etc. macht, lächelt man hier bei den Familisten genau darüber, denn Lohnarbeit gilt eher als Notwendigkeit, um das Familienleben aufrechtzuerhalten und die private Sphäre ist gerade nicht abgewertet. So, während also die normative Orientierung in diesem Milieu ermöglicht, dass Männlichkeit und Weiblichkeit etwas weniger an oder tendenziell weniger an die traditionellen Sphären gebunden sind, passiert im individualisierten Milieu der urbanen Akademiker genau genommen das Gegenteil. Obwohl man gerade hier behauptet, dass man gleichberechtigt sei und dass Geschlechterrollen keine Relevanz mehr hätten. Auf diese Paare und die typischen Dynamiken möchte ich jetzt etwas genauer eingehen. Die Leitvorstellung von großstädtischen individualisierten Paaren ist die der Gleichheit. Mindestens ebenso wichtig in der Wertorientierung sind allerdings auch Autonomie und Authentizität. Das heißt, jeder und jede soll sein eigenes Ding machen und das ist im Zweifel auch wichtiger als ein hohes Einkommen, also gut zu verdienen, wichtiger, sich selbst zu verwirklichen. Und aus diesem Grund ist in diesem urbanen, individualisierten Milieu flexible Erwerbs- und Projektarbeit auch an der Tagesordnung. Man macht halt eben, ist schon klar. Die postmaterialistische Werthaltung, also Geld ist nicht so wichtig, und das Streben nach beruflicher Selbstverwirklichung führt Paare dann auch typischerweise zu der Aussage, dass es vollkommen egal ist, wer mehr verdiene. Doch eine nähere Betrachtung zeigt, dass auch diese Paare durch die berufliche Prekarität des Mannes in eine Krise geraten. Und paradoxerweise führt gerade ihre Orientierung auf Autonomie, Authentizität und Egalität zu einer Persistenz, zu einer Beharrung der klassischen geschlechtlichen Arbeitsteilung, deren Gründe den Akteuren allerdings verborgen bleiben. Ich möchte euch noch ein anderes Paar vorstellen, an deren Dynamik sich einiges, glaube ich, ganz gut illustrieren lässt. Das sind Annabella und Thomas, beide sind auch aus Berlin, beide sind Mitte 50. Auch Annabella und Thomas haben ein gemeinsames Kind. Sie arbeitet in der Filmbranche, Thomas ist freiberuflicher Regisseur und da er nur ein unregelmäßiges Einkommen hat, hat Annabella eigentlich stets die gemeinsamen Lebensunterhaltskosten getragen. Auch den Alltag hat sie in der Regel allein gestemmt und die Tochter hat teilweise auch quasi alleine großgezogen, weil Thomas projektbedingt oft auf Reisen und Tourneen war. Wenn er da war, sagt Thomas allerdings, habe er, Zitat, geguckt, dass der Kühlschrank immer voll ist und die Küche immer sauber ist. Auch dieses Paar versteht interessanterweise die Beziehung, ihre Beziehung als egalitär. Und auch für sie sagen sie, zumindest gilt der Grundsatz 50-50. Fragt man weiter und nach einzelnen Tätigkeiten, ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Was dabei auffällt, ist die ungleiche Bewertung von Tätigkeiten. So sagt Annabella etwa, Thomas koche super und wunderbar und kann wunderbar Gäste und Freunde einladen und dann ein ganz toller Gastgeber sein. Sein aufwendiges und außeralltägliches Kochen, gerne auch für und vor anderen, wird besonders betont. Der Rest, also all die hochrepetitiven kleinen Tätigkeiten des Alltags, wie etwa die Wäsche, die, Zitat, eigentlich ja die Maschine erledige, heruntergespielt. Das passiere so auf Zuruf quasi mit links. Historisch ging mit der Abwertung der Hausfrauenrolle auch eine Entwertung ihrer Tätigkeiten einher, die sich vor allem in ihrer oder unter anderem in ihrer Unsichtbarmachung ausdrückt. Hausarbeit finden wir nicht so wichtig, ist ein sehr oft gehörter Satz bei Paaren aus diesem Milieu, dass ich genau dadurch auch von anderen abgrenzen möchte, dadurch, dass sie eben sagen, Hausarbeit spielt bei uns nicht so eine Rolle. Entsprechend ist sie dann eben auch nicht der Rede wert. Eine Ausnahme ist das Kochen, das als Form des Savoir-vivre und Ort der kreativen Entäußerung betrachtet wird. Man denke an die ganzen Kochbücher, die in diesen Lifestyle-Buchhandlungsabteilungen stehen. Naja, jedenfalls ist es, glaube ich, kein Zufall, dass Männer sich dieser Tätigkeit inzwischen vielfach angenommen haben. Dennoch muss eben auch die andere Hausarbeit gemacht werden und das wird sie auch, und zwar meist von derjenigen, die es aufgrund routinierter Praktiken eben schnell macht oder deren, Zitat, Sauberkeitsschwelle einfach ein bisschen niedriger ist. Das sagt etwa auch Annabella von sich. Also was passiert? Die Notwendigkeit alltäglicher Reproduktion wird charakterlichen Eigenschaften zugerechnet. Anders gesagt, wer einen Sauberkeitsspleen habe, sei selbst schuld und müsse halt mehr putzen. Fast scheint es, als müssen sich die Frauen, die in der Regel, sich immer regeln, ne? Also nicht, es gibt da auch andere, naja. Also, Frauen, die in der Regel mehr Hausarbeit übernehmen, müssten sich dafür auch noch rechtfertigen. Sich über Hausarbeit zu streiten, gilt als spießig und unsexy. Lieber lässt man das Aufrechnen bei diesen Tätigkeiten gleich sein und entscheidet sich, eine Hausarbeiterin anzustellen, nicht zuletzt, um Konflikte zu vermeiden. Diese Logik oder dieses Repertoire beherrscht etwa auch die Zeitschrift Glamour, die ich in einer Arztpraxis las. Glamour empfiehlt, im Sinne der Beziehungsstabilität, statt genau herumzurechnen, was ein Liebeskiller sei, solle man lieber den Besen an eine Putzhilfe abgeben und mehr küssen, weniger meckern. Dieses Prinzip Putzfrau hatte auch Lisa genannt. Und Lisa hatte gesagt, es komme überhaupt nicht in Frage, dass ihr Partner, wenn sie mehr Aufträge habe, mehr Hausarbeit übernehme. Doch stellt sich die Frage, warum eigentlich nicht? Jetzt kommt die Antwort. Die Vorstellung von Gleichheit, die in diesem Milieu vorherrscht, birgt die Gerechtigkeitsannahme einer vermeintlich objektivierten, symmetrischen Reziprozität. Was heißt das? Beide sollen sich die Hälfte der anfallenden Lasten, der gemeinsamen Kosten und des Haushalts teilen. Also nicht die Hälfte teilen, sondern die Hälfte übernehmen. Das Paar würde sich also dann nicht mehr als egalitär verstehen, wenn einer mehr zu Hause bliebe oder mehr Hausarbeit übernehmen würde oder Sorgearbeit. Gleichheit meint in diesem Milieu damit letztendlich berufliche Gleichheit. Die private Sphäre gilt nicht als der Ort, an dem Selbstverwirklichung möglich sei. Hausarbeit ist und bleibt das abgewertete Feld partnerschaftlicher Beziehungen. Und diese, also die Tatsache, dass Gleichheit, berufliche Gleichheit meint, sieht man zum Beispiel auch daran, dass viele der Paare sozusagen sehr betonen die künstlerische, kreative Arbeit, auch wenn sie sozusagen nicht einträglich ist, aber es gilt, einen potenziellen Statusverlust des Mannes abzuwehren bei unseren Paaren. Okay, also Hausarbeit bleibt das abgewertete Feld. Zeitlich, das heißt in der Belastung, bedeutet dies allerdings eine beträchtliche Ungleichheit, und zwar insbesondere bei Paaren wie dem Vorgestellten, in dem die Frauen für das regelmäßige Einkommen sorgen. Es gibt noch einen anderen Satz, den wir jenseits des 50-50 und Hausarbeit ist nicht so wichtig und so, besonders oft gehört haben bei Paaren aus dem urban individualisierten Milieu. Und das ist derjenige Satz, dass die Männer ihre Partnerin angeblich runterbringen. So formuliert Tom zum Beispiel, ein anderer Interviewpartner, hinsichtlich seines Beitrags in der Beziehung, dass er die Sache beruhige, und antwortet auf die Frage, was seine Freundin Maike an ihm attraktiv findet, dass sie seine Ausgeglichenheit schätze. Und es ist auch ganz typisch und ist uns sozusagen sehr häufig im Material begegnet, und dann fängt man an, darüber nachzudenken. Also jedenfalls die Männer gelten als der Ruhepol der Beziehung, und die Frauen gelten umgekehrt auch in ihrem Selbstverständnis, interessanterweise ist es nicht nur eine Fremdzuschreibung, als anspruchsvoll, ehrgeizig und eher unentspannt. So ist das auch bei Frank und Lisa, das war das erste Paar, was ich vorgestellt habe. Frank bezeichnet sich als den Ruhepol der Beziehung. Es stellt sich die Frage, was bedeutet diese wiederkehrende charakterliche Gegenüberstellung? Haben wir es mit einer Umkehrung von klassischen Geschlechterrollen zu tun, in dem Sinne, dass es jetzt bei beruflich erfolgreichen und gestressten Frauen nun ihre männlichen Partner sind, die sie zu Hause trösten und beruhigen? Vielleicht. Doch unsere Interviews legen primär eine andere Deutung nahe. Denn mit eben dieser charakterlichen Zuschreibung geht die Inszenierung einer coolen Attitüde einher, die wir als neue Variante von Männlichkeit verstehen. Die gelassenen und entspannten Männer grenzen sich nämlich nicht nur von der angeblichen Verspanntheit ihrer Partnerinnen ab, sondern zugleich auch von gesellschaftlich hegemonialen Leistungs- und Erfolgsnormen, die im Kern der klassischen Konstruktion hegemonialer Männlichkeit stehen. So betont Frank zum Beispiel, das war der Schilderbauer, dass er sich kaum um Aufträge bemühe, dass Interessenten viel mehr zu ihm kämen und dass es ihm nicht darum gehe, viele Kunden zu haben, sondern Qualitätsarbeit abzuliefern. Seine coole Art impliziert dabei emotionale Distanz und damit affektive Überlegenheit und Beherrschtheit. Und dass diese emotionale Distanz als eine Form von Macht zu verstehen ist, kann man ganz gut bei Eva Illouz nachlesen, die ein dickes Buch geschrieben hat, das heißt Warum Liebe wehtut, eine soziologische Betrachtung vom Liebeskummer, sehr empfehlenswert. Diese coole Attitüde von Frank steht aber zugleich für Karriereabstinenz und damit für eine höhere Form der Authentizität. Franks kreative Arbeit gilt in der Paardynamik gewissermaßen als nicht entfremdet, als an der Sache orientiert und steht dem beruflichen Ehrgeiz seiner Partnerin Lisa gegenüber. Damit erhält allerdings auch Lisas finanzieller Beitrag eine andere Bedeutung. Das heißt, ihr Geld wird auch zum Ausdruck einer Charaktereigenschaft und kann damit aus der partnerschaftlichen Ökonomie gewissermaßen herausgerechnet werden. Wer mehr verdient, ist ebenfalls selbst schuld. Entsprechend stellen sich dann auch die regelmäßigen Konflikte um Geld aus Franks Perspektive dar. Lisa könne finanzielle Angelegenheiten nicht einfach mal vor sich hinlaufen lassen, sie müsse immer wieder dieses Geldthema aufmachen und sie können sich doch mal locker machen. Dieser Vorwurf zeigt, dass der auf Autonomie und Authentizität gründende coole Habitus, also ich brauche nicht viel und eigentlich auch überhaupt niemanden und außerdem mache ich das, was ich will, nicht nur als in gewisser Hinsicht ja auch sehr sympathischer männlicher Gegenentwurf zu bestehenden Leistungs- und Erfolgsnormen zu verstehen ist, sondern innerhalb der Paardynamik auch als Machtgeste. Und zwar als abermalige Abwertung historisch als weiblich konnotierter Arbeiten und Werte, der Fürsorge und in gewisser Weise auch als verlängerter Hysterievorwurf. Und zwar an die nun nicht mehr nur im privaten, sondern auch im beruflichen unangemessen aufgeregte Frau. Interessant daran ist allerdings, dass Lisa die Grundkonstruktion dieser Deutung teilt. Also das heißt, sie wehrt sich gar nicht so sehr dagegen. Sie findet es toll, dass Frank nicht so geldgeil sei und grenzt sich von Leuten ab, die aufgrund ihrer Orientierung auf Geld und Wohlstand nicht leben könnten. Über Geld zu reden oder gar zu streiten, ist in diesem postmaterialistischen Milieu ebenso unsexy wie der Haushalt oder sich über Haushalt zu streiten. Sich als ökonomische Einheit zu begreifen, zerstört die hier besonders gepflegte Romantik, in der es vor allem oder der zufolge es vor allem um die Individualität des anderen geht und die Illusion einer egalitären Partnerschaft, deren Gleichheit sich über Autonomie bestimmt. Angeblich ist keiner oder keine auf den anderen angewiesen. Obwohl Lisa sich mit der finanziellen Situation unsicher fühlt, insbesondere weil sie sich ein zweites Kind wünscht, und überlegt, ob Frank seine Schilder nicht als Hobby von zu Hause aus herstellen könnte, damit so zumindest die Werkstattmiete gespart werden könnte, fordert sie genau das letztendlich nicht ein. Denn auch sie möchte einen Partner, der beruflich sein Ding macht. Das heißt, wir sehen, individuelle Selbstverwirklichung wird unter Absehung der Aufgaben, die anfallen, also etwa die Fürsorge der Kinder, in diesem Milieu zur Pflicht. Und die Kehrseite davon, also nicht sein Ding zu finden, ist, das zeigt sich an unserem Material auch ganz gut, die Depression. Also das heißt, obwohl kulturgeschichtlich die Depression eher als eine weibliche Krankheit ist, also konstruktivistisch natürlich gedacht, wird sie im kreativen Milieu zunehmend auch bei Männern diagnostiziert. Viele Paare scheinen also unter ihrem Gleichheitsanspruch beträchtlich zu leiden. Die Einhaltung der Gleichheitsnorm hat den Charakter eines Dogmas. Man möchte sich nicht als Partnerschaft delegitimieren. Das spiegelt sich dann auch in gängigen Finanzarrangements. Diese Paare haben typischerweise getrennte Kassen und Konten. Und auch hier ist eben der Anspruch 50-50. Allerdings, und das hat schon zum Teil bizarre Züge, weil die von uns befragten Männer ja sehr wenig verdienen und ihren Anteil der Kosten in der Regel gar nicht tragen können. Und anstatt dass dies zu einem neuen Arrangement führen würde, kommt es zu allen möglichen Formen von Transaktionen. Das heißt, es gibt Leihgaben, wo klar ist, die werden nicht zurückgezahlt werden. Es gibt Einladungen zum Urlaub oder zum Essen oder was auch immer. Also alles, um das Selbstbild der egalitären Partnerschaft nicht zu beschädigen und letztendlich den Mehrverdienst der Frau zu kaschieren, und zwar gemeinsam. Doch anders als die Paare meinen, bedeutet dieses Finanzarrangement, das eben durch die getrennten Konten und Kassen die Unabhängigkeit beider bezeugen soll, ein erhebliches Machtpotenzial. Denn diejenige, die die Transaktion vornimmt, also die Frau in unseren Fällen, kann auch über die Spielregeln entscheiden, also darüber, wann das Geld zurückgefordert wird oder zumindest daran erinnert wird und insofern ein Regelbruch der Gleichheit inszeniert wird oder wann das geliehene Geld vergessen und damit latent geschenkt wird. Also hier, genau hier drin, besteht dann eben die Gegenmacht seitens der Frauen, also die Gegenmacht gegen sozusagen die Abwertung des Geldes durch den Karrierevorwurf und gegen die Unsichtbarmachung ihrer Position im partnerschaftlichen Gefüge, und zwar der Ernährerin, die sie eben faktisch sind, aber nicht sein dürfen. Was folgt jetzt aus alledem? Vielleicht bleiben wir zunächst auf der Ebene der Ökonomien der Paare, und das ist eben bereits der erste Punkt, der hoffe ich deutlich geworden ist. Es handelt sich also bei diesen gemeinsamen haushaltenden Paaren um Ökonomien, das heißt um Aufwendungen, Arbeit und Austauschprozesse unter der knappen Ressource Zeit. Und es sind gerade diese individualisierten Paare aus dem großstädtischen Selbstverwirklichungsmilieu, die genau dies verschleiern möchten. Und die darin viel, viel romantischer sind als etwa Paare aus wertkonservativen oder pragmatischen Milieus. Ich möchte noch drei weitere Punkte zusammenfassend kurz festhalten. Erstens, in diesen Ökonomien gelingt es Männern, bestimmte Privilegien zu erhalten, und zwar paradoxerweise unter dem Label der Gleichheit. Dabei kommt das Privileg, weniger Sorgearbeit zu übernehmen, genau genommen erst jetzt so richtig zur Entfaltung, da Frauen eben umgekehrt die Doppelbelastung schultern. Das heißt, die Ernährerehe war zumindest auf Komplementarität angerichtet und nun schultern viele Frauen Lohn und den großen Teil der Sorgearbeit. Das lassen wir aus. Zweitens zeigen die Beispiele, dass unter Bedingungen des Wegfalls oder eben der Brüchigkeit der Erwerbsrolle des Mannes oder als der Erwerbsrolle als zentrale Säule klassischer hegemonialer Männlichkeit Resouveränisierungsstrategien entwickelt werden. Und Coolness, also die coole Attitüde, kann eben als Männlichkeitsentwurf jenseits der Leistungs- und Erfolgsnormen verstanden werden, also eben als solche Resouveränisierungsstrategie, und das Machtpotenzial genau darin liegt, letztere, also die Leistung und Erfolg der Partnerin zum Vorwurf zu machen. Und gerade weil dieser Männlichkeitsentwurf auf geteilten Normen gründet, also Postmaterialismus, Autonomie und Authentizität, hat er im Zweifel auch die besseren Karten. Und es scheint, als würde Geld und Erfolg als inzwischen auch von Frauen eroberte Machtressourcen zugleich entwertet. Drittens ist allerdings auch deutlich geworden, dass dieser Entwurf nur funktioniert, weil Frauen an der Stabilität oder Stabilisierung teilhaben. Die coole Männlichkeit allein als Form männlicher Macht zu lesen, kassiert den Anteil, den beide Geschlechter daran haben. Anders gesagt, auch unsere individualisierten Frauen wollen eben einen Mann, der sein Ding macht, und seine Autonomie und Lässigkeit ist in der Regel genau das, was sie als attraktiv empfinden. Wie eine Gesprächspartnerin sagte, eine andere Gesprächspartnerin, wenn ihr Mann nur Hausmann wäre, hätte sie ein Sexiness-Problem. Männlichkeit bleibt damit zwar nicht unbedingt an Geld, aber an die Sphäre des Erwerbs und vor allem an Autonomie geknüpft. Und es zeigt sich, Geschlechternormen sind eben zum großen Teil in Emotionen und nicht in Überlegungen verankert. Auch deshalb lassen sich so schlecht aushebeln, ganz ähnlich wie inkorporierte Routinen, eben den Abwasch noch schnell erledigen, einen Blick, sogenannten Blick für die häusliche Unordnung zu haben, etc. Und das ist natürlich ein weiterer Grund dafür, dass vieles bleibt, wie es ist. Ein genauerer Blick auf den Alltag von sich als modern verstehenden Paaren zeigt allerdings, so richtig viel hat sich an der tradierten Arbeitsteilung nicht verändert, und es ist die Gleichheitsvorstellung selbst, also das Dogma des 50-50, das Paare dazu bringt, das Ungleichgewicht gemeinsam zu kaschieren. Für eine Politik des Alltagslebens bedeutet es meines Erachtens Folgendes: Auch Frauen tun sich überhaupt keinen Gefallen, wenn sie an der Abwertung des Haushalts teilhaben. Denn sie müssen damit rechnen, dass anders als im Deal der Ernährerehe, und ich sage absichtlich Deal, weil es zwar ungleiche Positionen sind, aber recht klare Absprachen wirkt, die Tatsache, dass Frauen nun verdienen oder beruflich sehr eingebunden sind, überhaupt nicht zur Folge hat, dass sie zu Hause entlastet würden, sondern sie machen faktisch beides. Aber die Abwertung häuslicher und jeglicher Form von Sorgearbeit ist ohnehin politisch falsch, so wie es eben auch ihre Zurechnung ehemals auf den Geschlechtscharakter war und heute auf vermeintlich individuelle Charaktereigenschaften. Die wertkonservativen Paare in unserem Sample praktizieren meines Erachtens, jetzt komme ich sozusagen zu einer kleinen Wertung meinerseits, in gewisser Hinsicht zumindest einen sympathischeren und entspannteren Lebensentwurf, der weniger von Statuskonkurrenz geprägt ist und in dem tatsächlich zumindest zu Teilen eine Loslösung von klassischen Geschlechterrollen stattfindet. Mit Statuskonkurrenz meine ich eben die Abwertung des beruflichen Erfolges seitens der Männer und das Vorhalten dann eben der finanziellen Abhängigkeit, Marke, du schuldest mir noch Geld. Ich habe auch an anderer Stelle schon betont, dass ich nicht glaube, dass jetzt sozusagen auf die politische Frage nochmal zu sprechen zu kommen, dass die politische emanzipatorische Schlussfolgerung daraus nicht sein kann, sich wieder an dieser Art von heterosexuellem Kleinfamilienmodell und einer Trennung von Sphären zu orientieren. Aber ich meine, dass ein Blick auf die unterschiedlichen Gerechtigkeitsvorstellungen zu denken geben sollte. Das heißt, die normative Orientierung der akademischen individualisierten Paare auf Autonomie, Authentizität und Gleichheit, Egalität, bezieht sich letztendlich auf die Erwerbssphäre. Autonomie meint finanzielle Unabhängigkeit und drückt sich in getrennten Kassen aus. Dabei bestätigt, also die Tatsache, dass jeder für sich selbst verantwortlich sein soll, bestätigt damit letztendlich die Anerkennungslogik des Marktes in Absehung unterschiedlicher Entlohnungen. Und der Zwang zur Autarkie in beruflichen Selbstverwirklichung verhindert Arrangements, und es müssen ja nicht immer Zweierarrangements sein, in denen man sich solidarisch auffangen kann, monetär oder zeitlich. Das heißt, anstatt eine Angewiesenheit einzugestehen, wird hier eher im Sinne der postmaterialistischen Norm behauptet, Geld spiele überhaupt keine Rolle. Und dass dies leider nicht stimmt, muss wohl kaum hervorgehoben werden. Unter gegebenen kapitalistischen Bedingungen, in denen fast alle ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um überleben zu können, Erwerbsarbeit aber sehr unterschiedlich und Sorgearbeit zum großen Teil gar nicht entlohnt wird und so nebenher passieren soll, können eine 50-50-Regel und das Postulat von Autonomie für private Lebensformen keine gute Idee sein. Es würde sich also lohnen, glaube ich, andere Modelle der Arbeitsteilung zu aktualisieren, in denen Belastungen anders und kollektiv und tatsächlich jenseits von Geschlechternormen aufgefangen werden können. So, jetzt habe ich noch einen Teil. Könnt ihr noch? So, komme ich zur Frage der Reproduktion von Klassenverhältnissen. Denn vielleicht ist auch deutlich geworden, dass das, was ich erzählt habe heute, auch sehr viel mit der Reproduktion von Klassenverhältnissen zu tun hat. Und damit komme ich jetzt tatsächlich auch zum Schluss. Denn die Abwertung der häuslichen Sphäre hat noch einen weiteren Grund. Sie vollzieht sich aufgrund sozialer Distinktion. Das Geschlechterverhältnis ist eine Struktur, die für die soziale Positionierung und Lebensführung eines Milieus konstitutiv ist. Das heißt, die Abwertung des Modells der Hausfrauenehe ist nicht nur vor dem Hintergrund der Frauenbewegung zu verstehen, sondern sie vollzog sich historisch in dem Moment, als auch Frauen aus der Arbeiterklasse vermehrt zu Hause bleiben konnten, das heißt in den 1960er Jahren. Dort wurde dann, also historisch wurde dann dieses Modell entwertet und wurde bei den modernen Paaren der Mittelschicht zunehmend etwas, was man gerade eben aufgrund der Volkstümlichkeit dieses Modells der Hausfrauenehe auf keinen Fall mehr sein möchte. Mit doppeltem Gehalt konnte diese aufsteigende Mittelschicht auch ökonomisch ihre Klassenposition sichern. Beide arbeiten oder arbeiten jetzt. Der dadurch entstehende Zeitmangel trug freilich zur Ausweitung des Dienstleistungssektors bei, denn ein Großteil der zuvor unbezahlt zu Hause erledigten Arbeiten von Hausfrau musste jetzt ausgelagert werden. Und damit meine ich nicht nur Putzfrauen, BabysitterInnen, Pflegedienst etc., sondern die Steuerberaterin, die Yogalehrerin, der Coffeeshop, also sozusagen alle Formen von Reproduktionsarbeit, die sozusagen das Wohlbefinden sicherstellen, die sozusagen dieser ausweitende Markt von Dienstleistungstätigkeiten. Feministische Theoretikerinnen wie etwa die italienisch-amerikanische Autorin Silvia Federici, aber auch Tove Soiland etwa, aktualisieren im Rückgriff auf Rosa Luxemburg das Theorem der ursprünglichen oder primitiven Akkumulation, um die Veränderungen im Kapitalismus und die Restrukturierung der Reproduktion der wahren Arbeitskraft seit den 1960er Jahren analytisch zu fassen. Es ist gerade dieser Bereich der unbezahlten Sorgearbeit, der im Postfordismus einen großen Wandel durchlaufen hat, in dem ein Teil dieser Arbeiten eben im Sinne einer inneren Landnahme, das ist ein Zitat von Klaus Dörre, in die Lohnförmigkeit überführt worden ist. Und meines Erachtens kann man aus Paaren aus der akademischen Mittelschicht besonders gut studieren, welchen ideologischen Beitrag sie zu diesem Prozess und damit zu einer Modernisierung des Kapitalismus geleistet haben. Im Arbeitermilieu stellt die stetige Reproduktion der kulturellen Geschlechterdifferenz, also der feste Glaube an die heterosexuelle dichotome Geschlechterdifferenz und unterschiedliche sozusagen Charaktere oder Naturen der Geschlechter, die stellt also weiterhin die unbezahlte Arbeit von Frauen sicher, die sie neben ihrer schlecht entlohnten Dienstleistungsarbeit alltäglich stemmen. Immer mit dem Ziel der Ernährer-Ehe vor Augen im Sinne der Respektabilität im sozialen Umfeld. Umgekehrt ist es die Ideologie der Geschlechtergleichheit des hochgebildeten Milieus, die zur Ausweitung des Care-Sektors führt, in dem die ersteren Arbeiterfrauen beschäftigt sind. Allerdings auch zur zunehmenden Prekarisierung ihrer eigenen Lebensverhältnisse. Hauptsache autonom sein und sich selbst verwirklichen, sonst wäre man ja nicht gleich. Ob und wie man dafür bezahlt wird, ist nebensächlich. Die Ideologie der Geschlechtergleichheit trägt somit dazu bei, für alle gleich bescheidene, bezahlte und unbezahlte Arbeitsverhältnisse zu schaffen. Meines Erachtens, und damit komme ich tatsächlich zum Schluss, Muss sich feministische Kritik diesen Widersprüchen stellen, wie auch der eigenen Geschichte und den Effekten ihrer Kämpfe. Dennoch bleiben richtig eine ganze Reihe von klassischen feministischen Forderungen, Anerkennung und Umverteilung von Sorgearbeit, Verletzlichkeit und potenzielle Angewiesenheit, das was zu Teil auch Postsouveränität genannt wird, sollten die Grundlage für eine Ethik, für eine emanzipatorische Ethik sein und nicht das bürgerliche autonome Subjekt oder das Phantasma desselben. Keine Emanzipation nach männlichem Vorbild. Das wussten auch schon viele marxistische Feministinnen und die wussten auch, solange der Markt uns das Glücksversprechen von Autonomie, Egalität und Emanzipation gibt, sollten wir das rausnehmen. Vielen Dank. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen, Einwände? Eine Frage zu den empirischen Ergebnissen in Bezug auf diese 50-50-Paare. Also meistens wäre das in Bezug auf die Hausarbeit unterschiedliche Bewertungen zum Beispiel von Kunst oder von Kochen sind und dass es insgesamt eine Abwertung gibt im Sinne von wer das Unentspannte halt sauber haben will, ist auch geschlechtsspezifisch. Und ich wollte fragen, ob auch in Bezug auf, also aus meiner Erfahrung oder aus meinem Umfeld, was ja auch vielerlei nicht so lebt, gibt es auch diese unentspanntere Haltung zur Kindererziehung, also eine geschlechtliche Differenz, gibt, ja. Wie viel muss man mit Kindern machen, ja. Was von denen tun, habt ihr das auch beobachtet? Also ein bisschen stark in Fokus gestellt. Ja. Eine Frage, und dann eine Frage zu diesem familialistischen Milieu. Ist die Frage gehört worden überall? Es gab zwei Fragen. Die eine war zu, also ob sich diese ungleiche Bewertung und diese Charakterüberstellung entspannt, unentspannt auch in Bezug auf Kindererziehung widerspiegelt. Die zweite Frage war, bezog sich auf das feministische Milieu. Der Einwand war, dass es ein ganz spezifisches, konservatives Milieu sei. Erste Frage, ja, auf jeden Fall. Also wir haben, Erziehung war sozusagen einer der Bereiche. Wir haben die Erziehung nicht gesondert fokussiert, aber es war sozusagen einer der Bereiche von Sorgearbeit und ja, hat sich sozusagen diese charakterliche Gegenüberstellung sehr genau gezeigt. Und zwar, also der Anspruch an Kindererziehung, was alles mit denen gemacht werden müsse, versus mach dich doch mal locker, so, ist doch alles gut. Kennen wir ja vielleicht auch von Beobachtungen oder so. Aber auch eben sozusagen die ganz vielen kleinen Tätigkeiten, die auch im Bereich der Fürsorge werden, es war ganz interessant, wir hatten da so eine Diskussionsveranstaltung mit so einem Paar, die sehr nach außen dargestellt haben, auch auf so einer Website, dass sie 50-50 machen und so. Und das ist total gescheitert. Und die haben sich wirklich gestritten auf dem Podium. Und ich fand so ein paar, es gab so ein paar Schlüsselsätze, weil sie meinte, hast du unserer Tochter jemals die Fingernägel geschnitten? Und er musste zugeben, dass es nicht der Fall ist, aber sozusagen, das fand ich ein ganz gutes Beispiel für sozusagen, was wird mitgedacht, was wird vorgedacht, Einkaufen von Klamotten, wann sind die Schuhe schon wieder zu klein oder so. Und das bestätigt alle Forschungsergebnisse. Die zweite Frage, das feministische Milieu, das, also da hast du total recht, das ist ein sehr spezifisches Milieu und wir würden auch nicht sagen, diese drei Milieus sind die Gesamtheit der existierenden Milieus, sondern die lassen sich idealtypisch ganz gut zuspitzen. Und das, was wir beschreiben in diesem feministischen Milieu, hat sehr viel mit, deshalb meinte ich auch so ein spezifisches, eher christliche Wertorientierung, sozial orientiert und so weiter. Ich glaube, das ist noch, dass man noch andere Milieukonstellationen finden würde. Da oben war noch eine Frage. Ja. Wie habt ihr das dann gesehen? Soweit ich das verstanden habe, ist es durchgeführt. Ja. Kann man sich nicht vermitteln, dass man dann mehr rausfindet oder auch versucht, die drei unterschiedlichen? Ja. Soweit ich die Frage akustisch verstanden habe, geht es um die Frage, wie kommt man an die Ebene der Praxis oder dessen, was sozusagen jenseits des Gesagten oder vertreten. Genau. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist nämlich schwierig, ne? Sozusagen für die, eigentlich müsste man natürlich teilnehmende Beobachtungen nonstop, 24 Stunden, Monate oder so. Das möchte keiner machen. Und natürlich, man hat Zugang erstmal eben, was ich meine mit, die machen nicht, was sie sagen, was sie machen, ist genau das. Ne? Sie sagen erstmal, es ist überhaupt kein Problem, 50-50 und so weiter. So. Und was wir versucht haben, wie wir versucht haben, an diese andere Ebene der Praxis ranzukommen, ist im Bereich der Hausarbeit durch ein sehr, sehr detailliertes Abfragen, wer macht was, also wirklich alle Tätigkeiten, die einem so einfallen. Und das war interessant, weil dann schnell auch den Paaren selbst beim Aufzählen sichtbar wurde, naja, okay, also eigentlich, wenn man es so sieht, dann so, ist es vielleicht anders. Und bei Geld genauso, also sozusagen eine sehr, das waren so die zentralen Bereiche, wo man dann merkte, natürlich spielt Geld eine Rolle, auch wenn erst gesagt wird, überhaupt nicht. Aber das passiert dann, das wird erst sichtbar, wenn man von diesen ganzen Urlauben und Sprachkursen und sozusagen versucht, ein gesamtes Bild von diesen Ökonomien zu bekommen. Dennoch bleibt natürlich der Einwand bestehen. Ne? Also man hat nur einen gewissen beschränkten Blick auf die Logik. So, und der dritte zentrale Punkt methodisch war die Kreuzung der Interviews. Also dass wir die vor allem lange getrennt befragt haben jeweils und dann beide zusammen. Und die Logik war also zu versuchen, also dadurch vor allem auch an Konflikte ranzukommen. Also wenn man Paare gemeinsam befragt, dann passiert vor allem das, was die gemeinsame soziale Konstruktion von Wirklichkeit ist oder hier eheliche Konstruktion von Wirklichkeit. Das ist langweilig, aber finde ich. Interessant ist ja sozusagen, wenn man zwei Erzählungen hat und die kreuzt und wenn man dann bei der partnerschaftlichen Erzählung mitbekommt, auf welche Version einigen sich denn dann sozusagen. Und das gibt am besten Hinweise auf Konflikte, das heißt, dass das latent vorhanden liegt. Ja. Oder hatten Sie das Gefühl, dass Sie das total verdrängen, Stärke gefunden haben, den Kunden zu besprechen? Ja. Oder haben Sie das Einstieg, das auch danke für die Frage. Also erstmal ja. Also sozusagen auf einer Ebene von der Leitbilder, dem was gesagt wird, präsentieren sich die Paare als moderne Paare und sagen, nee, in ihrer Ehe, es ist vollkommen klar, beide sollen beruflich arbeiten. Und zwar was machen, was sie wirklich wollen. Das ist klar. Ich bin mir ganz sicher, dass bei den allermeisten Paaren es kein Problem wäre, wenn sie weniger verdienen würde oder doch mehr Haushalt machen würde. Umgekehrt ist es ein großes Problem und das verweist darauf, dass es latent sehr wohl diese starke, eine latente Orientierung an klassischen Männlichkeitsnormen gibt und die wird in einigen Interviews wurde die auch sozusagen explizit gemacht. Also es gab ein, zwei Interviews, die also sozusagen das auch wirklich also so selbstkritisch, so vielleicht ist es dann doch noch und irgendwie ist es dann doch nicht egal und so. Also interessanterweise waren das zwei Paare, die das explizit gemacht haben, dass es auch was mit Begehrensmustern zu tun hat, waren zwei Paare, die den Konflikt sehr stark in die Sexualität übertragen haben. Also das heißt, wo der Konflikt war, dann im Prinzip im Bett landete, mit dem explizit formulierten Wunsch auch im Interview, der Mann möge in der, also dann im Bett die führende Rolle übernehmen. Also klassische, sozusagen eine Kompensation in einer anderen Sphäre und das verweist sehr stark darauf, dass es natürlich wirksam ist. Das war das, was ich mit Patentennormen sagen wollte. Also. Wie viel Kant ist der Unterschied also zwischen dem familiaristischen Modellen, wo es anscheinend Reform oder Patentennormen gemacht wird? Also ist das viel oder ist es dann eher, dass sie dann noch viel Der Unterschied ist schon groß. Also bei diesen Hausmännern, die tatsächlich sich auch so nennen, machen die Männer wirklich deutlich mehr. Also sozusagen schmeißen den Großteil des Familienlebens. Allerdings machen sie nie so viel, wie damals die Hausfrau gemacht hat, weil es hat zwei Gründe. Meistens hören sie dann auf, wenn die Frau nach der Arbeit nach Hause kommt. Das machen die Frauen aber auch sozusagen, da ist eigenes Bestreben dran, weil die oftmals sozusagen Schuldgefühle, Mutterrolle etc. und dann sozusagen gemeinsames machen. Das ist das eine, was wichtig ist, aber sozusagen Tempo, also von den Stunden machen sie wirklich viel und es gibt eine gemeinsame Umschreibung der Paare in diesem familistischen Milieu, das heißt diese Sorgetätigkeiten werden stark vermännlicht. Also eigentlich ist er der Familienmanager oder so, ne? Also sozusagen die werden umgeschrieben. Und die Männer bauen sehr viel aus und renovieren und so. Was auch heißt, dass es, ne, und dann ist es, also die ist so ein sehr schönes Zitat, so, er ist eigentlich, muss man ja, sagt sie über ihn, eigentlich muss man ja schon sagen, er ist wirklich, ich meine, er ist alles, er ist ein Manager, er leitet eine Baustelle, er macht so. Was auch heißt, es spielt natürlich noch eine Rolle. Die Großeltern? Ich habe es wirklich akustisch nicht verstanden. Das kann man, glaube ich, ganz gut nach Milieus im Prinzip idealtypisch sortieren. Im Arbeitermilieu spielen die Herkunftsfamilien eine total große Rolle, auch in der Form Druck auszuüben und Erwartungen. So. Und da spielen Großeltern etwa in der Fürsorge eine Rolle, aber natürlich die Frauen. Oder, ach nee, das ist interessant eigentlich. Es gab einen Mann aus dem Arbeitermilieu, der hat, weil seine Frau eben mehr verdiente und viel Vollzeit arbeitete, und da hat seine Mutter angefangen, ihn wieder zu bekochen. Was, fand ich, echt ein tolles Beispiel war für sowas. Anyways, im familistischen Milieu spielen Großeltern auch eine Rolle, in dem Sinne, dass die meistens auch noch mit versorgt werden, also eine weitere Pflegearbeit, das heißt, die wohnen da und da sozusagen haben genaue Anteile der familiären Ökonomie, und im individualisierten Milieu hat man mit denen meistens nicht so viel zu tun. Also die wohnen ja meistens dann in anderen Städten, weil man sich weit distanziert hat und so. Aber genau, es war jetzt nicht eine systematische Frage. Ja. Das ist dann zum familialistischen Milieu, dass es sich vorkam, dass diese Rollen wird umgetauscht haben. Da waren diese klassischen Frauenrollen auch. Aber also, waren es wirklich viele? Waren es die meisten, haben wir gefragt? Ja. Oder waren es auch nur ein Teil? Oder auch es war in dem Milieu, also in diesem Milieu waren es, lass mich mal kurz lügen. Ich glaube, in diesem Milieu waren es eigentlich, haben sich tatsächlich alle als Hausmänner bezeichnet. So, jetzt gibt es, wenn man soziologisch kritisch und so sich anguckt, es ist natürlich ein Problem, wir haben die Milieus unterschiedlich erreicht. Also wir haben eine Zeitungsannonce geschaltet, da haben sich nur Paare gemeldet, die wir im Nachhinein in diesem feministischen Milieu zuordnen würden, oder wo, aus dem wir dieses feministische Milieu rekonstruiert haben. Warum? Das sind Leute, die sich gemeldet haben, die natürlich besonders stolz erzählen wollen, dass sie diesen Rollentausch machen. Das heißt, wir finden möglicherweise nicht Leute aus dem Milieu in unserem Sample, wo das, ne, also das ist halt methodische Probleme. Die Individualisierten haben wir alle über einen Bekanntenkreis. Und die Arbeiter haben wir auch über eine andere Karte gefunden. Es gibt echt total viele Familien in der Fall. Naja, also. Die Arbeiter haben wir über eine andere Zeitungsannonce gefunden, und da war eben die Motivation in der Regel nicht, wir erzählen, wie toll wir es hinkriegen, sondern einfach ein bisschen Aufwandserschädigung bekommen haben. Ja. Weil die meistens ja nicht so viel von sich erzählen, weil es auch gibt niemand was an und so, und die Individualisierten erzählen sehr viel. Okay. Wenn es keine Frage mehr gibt, würden wir. Ja. Ah, ja. Ah, das ist auch eine sehr schöne Frage. Unterschiedliche Ansprüche von Frauen in unterschiedlichen Milieus. Ich habe akustisch auch mal. Okay. Ich glaube ja. Also ich glaube, dass die, also dann, es gibt zum einen diese, das, was ich mit sozialer Respektabilität meinte, also im Arbeitermilieu sehr stark Stabilität. Alles ist in Ordnung. Alles ist gut. Das natürlich auch ein Interview sehr stark zur Schau gestellt wurde. Und man sozusagen genauer, umgekehrt natürlich auch gesagt wird, naja, kriegst du deinen Arsch nicht hoch oder so, aber sozusagen, es wird nicht so viel über psychische Konflikte reflektiert oder so. Es ist ein pragmatischer Zugang zur Welt. Bei den Feministen gab es eine starke Reflexion der Frauen an das Nichterfüllen ihrer Mutterrolle, ihrer Weiblichkeit, also eine starke Legitimation dessen. Beantwortet das die Frage? Okay. Und bei den Individualisierten, genau, die haben das natürlich das größte Problem, weil die am meisten nachdenken, reflektieren, Ansprüche haben, kaschieren, irgendwie wissen, dass sie kaschieren. Im Interview darüber, so, also, ne, und da sind die Ansprüche in allen, also in allen Ebenen, die meisten, berufliche Selbstverwirklichung, Kind, super, Frühbildung, Schnickschnack, Haushalt, soll keine Rolle spielen, trotzdem gut aussehen. Das ist viel. Das klingt nach einem, wir haben Grenzfälle, also sozusagen wir hatten auch nicht vorher die Kategorien, also beziehungsweise wir haben uns orientiert an die Illusion der Emanzipation, wo es schon diese Milieustrukturierung gibt, aber wir haben dann haben gesehen, dass sich Milieus auch mal verschoben haben. Aber wir haben Grenzfälle, wo Paare sozusagen entweder aus unterschiedlichen Milieus stammen und es dann entsprechende Konflikte auch in den Wertorientierungen gibt, haben wir einige von. Und die, sozusagen diese drei Milieus, die ich jetzt vorgestellt habe, das sind so die herauskristallisierten Idealtypen natürlich. Und dann haben wir jeweils Paare gefunden, die das besonders gut zeigen. Und dann haben wir, das ist ja immer in der Empirie, ne? Dann sozusagen hat man Elemente davon oder wir haben ein Paar, wo ganz klar ist, die sind eigentlich individualisiert und irgendwie versuchen sie so Richtung eigentlich so ein feministisches Modell zu machen, haben aber ganz viele Konflikte damit, weil es nicht so einfach so geht. Ich glaube, das wäre die Antwort. Ja. Ganz versuchen wir, wie sehr die Bemühungen, die Fahnen aufgewachsen sind. Ja. Also bei uns total, wir haben das auch mit erhoben, Herkunftsmilieu. Und es gibt auch ein Kapitel darüber, das sich mit sozialen Aussteigern beschäftigt. Also das spielt für die eigene Milieuzugehörigkeit eine totale Rolle. Also es gibt natürlich Bildungsinstitutionen, das werdet ihr wissen, sind die Drehscheibe für Milieuwechsel, Studium etc. So. Aber das natürlich, das spielt eine totale Rolle für Geschlechterleitbilder, für Anspruch, für Umgang mit Prekarität, Stichwort reiche Eltern, Ansprüche vom Elternhaus und so. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe da dich zuerst gesehen. Wie würde Postmodernismus, Autonomie, Authentizität, ja. Sind die Fragen latente Normen? Also was ist nicht eine Frage? Nee, das sind manifeste Normen. Okay, du hast da gesagt, im privaten Umfeld, im persönlichen Umfeld, ja. Dass die Leute hinkommen, dass ich gesagt habe, da gab es auch Menschen, die vielleicht irgendwie feministisch oder kritisch informiert waren und das vielleicht auch so reflektieren würden, aber gleichzeitig erkennt ihre Beziehung komplett anders in der Praxis. Ja, ich würde sagen, die meisten Frauen aus diesem Milieu haben irgendwie einen feministischen Anspruch an sich. Und da waren jetzt keine radikalen Queer-Feministinnen im Sample. Aber so irgendwie einen Anspruch an sich. Das Interessante ist nur, dass sozusagen diese Form, und das ist, glaube ich, ein Teil dessen, was ich gerne argumentieren möchte, es ist immer noch sehr stark an eine berufliche Sphäre gekoppelt, also an einen bestimmten Vorschlag von Feminismus, der ja nicht falsch, der ja historisch total wichtig war, also sich sozusagen aus einer ökonomischen Abhängigkeit zu befreien. Aber das ist nicht das Ende des Liedes. Und genau, und oder 50-50 sozusagen eine bestimmte Vorstellung von Gleichheit. So. Ja, also ich finde auch den Zugang total interessant zu sagen, Ungleichheit oder bestimmte Machtwerte gerade an in Situationen, wo eigentlich die Erwerbstätigkeit bei den Frauen ist. Wäre ja aber interessant, weil ja es auch ein Kaschieren in die andere Richtung gibt, zumindest was ich so in meinem Umfeld auch beobachtet habe, dass Frauen doch eher zu Hause bleiben und wenn dann gerade, entweder hatten sie noch keine berufliche Ausbildung, dann müssen sie die jetzt noch schnell nachholen, wenn das Kind gekommen ist, die Frau bleibt deswegen zu Hause, um die gleiche Qualifikation von ihnen jeden Fall. Da wäre interessant, ob ihr solche ähnlichen Studien sozusagen mit eurer Studie verglichen habt. Also was da trotzdem ähnlich passiert oder so. Ja. Ich glaube sozusagen, dieses Design, was wir haben, ist nicht so oft, also es gibt ganz viel über Arbeitsteilung, es gibt ganz viel über Material Gatekeeping und so weiter. Und es gibt natürlich, alle Studien belegen genau, was du sagst, klassischerweise, und das sind auch andere Mechanismen, die da eine Rolle spielen, nämlich Verdienst, Pay Gap etc., also die für bestimmte Entscheidungen zu sehr klassischen Konstellationen führen. Jetzt war die eine Frage, ob das auch umgekehrt verschleiert wird? Nee. Ja. Ich finde auch, dass es auch ein Verschirren gibt. Ne? Ja, auf jeden Fall gibt es ein Verschirren. Wir haben das ja jetzt gemacht, weil wir den gleichen herstellen wollten, weil der Typ muss noch, der muss noch bei der Ausbildung sein. Ja. Ja, genau. Es gibt, also sozusagen die, es gibt die Vorgängerstudie, die Illusion der Emanzipation, die ist in den 90ern entstanden. Und da sozusagen da sind, ist meistens die Frau nicht die, oder ich glaube in einem Fall ist die Frau nicht die Verdienerin. Und sozusagen diese Mechanismen, die ich aufgezeigt habe im Sinne von Zurechnung auf Charaktereigenschaften, ich habe halt einen höheren Sauberkeitsanspruch und so, die sind total gängig. Also vollkommen egal, in welche Konstellation. Das heißt, man muss, da würden die Paare immer sagen, wir machen 50-50 oder was auch immer, oder jetzt halt gerade macht sie und so weiter. Und sie würden genau diese Mechanismen umschreiben, umwerten, auch nehmen. Letzte Frage, okay. Würdest du sagen, dass sich auch diese Studie auf politische Handlungsempfehlungen herleiten lassen? Vielen Dank. Letzte schwierige Frage. Politische Handlungsempfehlungen. Also ich weiß nicht, ich habe versucht ja am Ende ein bisschen was zu sagen in Richtung, ich glaube, dass Abwertung von Sorgearbeit ein Problem ist weiterhin. Ich glaube, dass ein Feminismus, ein liberaler Feminismus, der vor allem sagt, alle müssen arbeiten, ein Problem ist, also der sozusagen nicht die Care-Arbeit, Reproduktionsarbeit, diese ganzen Ökonomien mit einbezieht. Ich glaube, es wäre gut, andere Modelle zu der Aufteilung von Sorgearbeit zu aktualisieren. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, Geschlechterverhältnisse im Kontext gesamtgesellschaftlicher Verhältnisse zu sehen. Also, dass man auch mit einer, ist ja eine Reihe kritischer Soziologie, also sozusagen mit einer Kritik der gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse, dass sie zwingend ist. Das ist keine politische Handlungsempfehlung, oder? Trotzdem. Vielen Dank.